ist kein Defizit. Ich bin gegen jeden Krieg, gegen jeden, der die Fäden zieht. Yeah, yeah, I'm still standing, das ist kein Defizit. Ich bin gegen jeden Krieg, gegen jeden, der die Fäden zieht. Yeah, yeah, yeah. Leid, dass ich nicht selbst bin, dass ich manchmal träume und dadurch abgelenkt bin, dass ich Befehle überhöre, mich ihnen entbind, dass ich Erbrecher ständig wegrenn blind. Ich entscheide mich gerne um, das einzige, was ich durchziehe, sind meine Kompositionen. Ich freue mich über jede Stimmung, Schwankung, der Gedanke wird zum Wort und das Wort zur Handlung. Ich sehe mir gern die Menschen an und freue mich über jeden, der mit mir nachdenken kann. Ich laufe Richtung Sonne, bin geblendet dann, das ist okay, auf jeden hier wartet der Sensemann. Ich kann mich nicht interessieren, wenn Dinge mich nicht interessieren. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn Dinge mich nicht interessieren. Was macht das denn für einen Sinn, wo alle doch behaupten, dass sie Individuen sind? Erwachsen ist nicht wer allein wohnt bedingt, sondern wer freiwillig früh ins Bett geht, mein Kind. Ich hab ein Defizit, weil mir bisher noch keiner glaubt auf die Vorteile für die Ausgebeuteten unseres Systems beschrieb. Frage mich, vielleicht belüge ich mich, auch selbst Phase ist, dass Armut negativ auf Weltbasis. Wer hier leben will, braucht Geld, tragisch, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. I'm still standing, das ist kein Defizit. Ich bin gegen jeden Krieg, gegen jeden, der die Fäden zieht. Yeah, yeah. I'm still standing, das ist kein Defizit. Ich bin gegen jeden Krieg, gegen jeden, der die Fäden zieht. Yeah, yeah, yeah. Tu dies, tu das, tu dies. Bitte, bitte, Chef, sag mir, was gut ist für dich. Lass mich dir gefallen, euch allen gefallen. Tu jeden gefallen, tapp in die Fallen, wird fallen, die Fallen krallen. Krallen nach mir, es ist die Profitgier. All die Geld, geilen, geilen tun, so lieb hier. Es herrscht die den Kuchen teilen müssen, Fubi. Wir sagen auch Geiz, Geiz, Geiz, Geiz, Geiz, Geiz. Haha, wer ist hier der Sohn von Papa? Was er hat, das hat er schon von Kindern, Atta, Atta. Er wird leben und erben, danach von Frauen begehrte. Mehr ist im Kreislauf von Leben, Sterben und Erben. Schwimmst du mit dem System nicht ganz synchron? Hast du ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom? Schwimmst du mit dem System nicht ganz synchron? Hast du ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom? Standing, das ist kein Defizit. Ich bin gegen jeden Krieg,